Erster ein Lied. Ein Psalm. Von der Familie Korach. Zweiter Gott ist sehr groß. Wir loben ihn in seiner Stadt. Er wohnt auf seinem Berg. Dritter der Berg Zion ist schön. Alle Menschen freuen sich. Dort wohnt der große König. Vierter Gott ist in den Palästen. Er schützt die Stadt wie eine Mauer. Fünfter die Könige kamen zusammen. Sie wollten die Stadt angreifen. Sechster sie sahen die Stadt. Da bekamen sie Angst. Sie liefen schnell weg. Siebter sie zitterten vor Angst. Es tat ihnen weh. Achter Gott schickt einen starken Wind. Er macht die großen Schiffe kaputt. Neunter wir haben es gehört. Jetzt sehen wir es. Gott macht die Stadt für immer fest. Zehnter wir sind in deinem Haus, Gott. Wir denken an deine Liebe. Elfter alle Menschen kennen deinen Namen. Alle loben dich. Du tust immer das Richtige. Zwölfter der Berg Zion freut sich. Die Menschen sind froh. Gott ist ein guter Richter. Dreizehnter geht um die Stadt Zion herum. Zählt alle ihre Türme. Vierzehnter schaut euch die Mauern an. Geht durch die Häuser. Erzählt es euren Kindern. Fünfzehnter das ist unser Gott. Er führt uns für immer.